NDR Radio 3 Kulturforum. Heute nach zwei deutschen Staaten. Der Literaturwissenschaftler Hans Meyer, 1907 in Köln geboren, hält Rückschau auf das 20. Jahrhundert, so wie er es aus unmittelbarer Erfahrung erlebt hat. Der Akzent liegt dabei auf der Frage, wie konnte es zum Jahr 1933 kommen? Wie zu der Formel ein Volk, ein Reich, ein Führer? Hans Meyer beschreibt einige neuralgische Punkte der deutschen Kulturgeschichte, die auf das Jahr 1933 vorausweisen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Danach, in den 50er Jahren, die Hans Meyer als historische Verspätung, als Ende einer Epoche deutet. Geschichtliche Ereignisse können stets von oben und von unten betrachtet werden. Da ist die Ansicht der Sieger, die sich durchsetzte. Und da ist der Blick von unten auf diese Sieger, das schauende Verlierer. Dem entspricht die jeweilige Darstellungsweise der geschichtlichen Abläufe. Eine elitäre Tradition der sieghaften Oberschicht wird unten beantwortet durch eine plebejische Tradition. Sie hat es ebenfalls und immer gegeben. Wenn sich Bertolt Brecht auf diese plebejische Tradition berief, in all seinen Urteilen über das vergangene und gegenwärtige Zeitgeschehen, so stellt er sich in eine Tradition. Er musste sie nicht erst begründen. Ich hatte niemals Gelegenheit, die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts einmal mit den Augen des Siegers betrachten zu können. Immer wieder musste man sich die Worte der Luise Millerin aus Kabale und Liebe vorsagen. Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe? Immer der Blick von unten. Ein Emigrant ohne Papiere oder nur mit einem Duldungsausweis bleibt unerwünscht. Das hat sich wiederholt. Auch wenn beispielsweise das Exil in der Schweiz während des Ersten Weltkrieges für Leonhard Frank und Hermann Hesse, für Walter Benjamin und Ernst Bloch vergleichsweise duldsam oder gar freundlich ablief. Davon konnte im Sommer 1939 bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges die Rede nicht mehr sein. Ich war während der Sommertage aus Paris, wo ich seit 1938 lebte, nachdem ich in Genf mein Buch über Georg Büchner zu Ende geschrieben hatte, abermals in die Westschweiz, also nach Genf, gekommen. Am 1. September 1939, so teilte es die harte Stimme mit, wurde zurückgeschossen. Vorerst auf die Polen. Das würde sich erweitern, wie alle wussten. Nun konnte ich nicht mehr zurück nach Frankreich, aber meine Papiere berechtigten mich nicht mehr zu einem Aufenthalt in der Eidgenossenschaft. Man konnte mich nicht ausweisen, sondern musste mich, solange der Krieg dauerte, da behalten. Höchst ungern. In meinem Erinnerungsbuch »Ein Deutscher auf Widerruf« habe ich meine damaligen Besuche in Genf bei Robert Musil beschrieben. Immer wieder auch bei ihm das Gespräch über ein neues Schreiben aus Bern an den Herrn Dr. Robert von Musil, eidgenössische Fremdenpolizei. Wann wollen Sie nun endlich ausreisen? Darüber ist Musil in Genf gestorben. Solche Briefe aus Bern erhielt ich nicht, weil sie gegenstandslos waren bei meinem Fall. Ein deutscher Jude, der seit 1933 keinen gültigen deutschen Pass mehr besaß. Nicht einmal einen mit dem eingedruckten J, das die Reichsregierung auf Anregung der Berner Fremdenpolizei in die Praxis umgesetzt hatte. Von nun an war alles ein wenig von unten. Alle Wendungen und Wandlungen jenes Krieges erlebten wir, die Insassen der schweizerischen Arbeitslager für Emigranten, aus der Perspektive eines Objektes, bald vielleicht eines Opfers. Diese Betäubung beim Anhören des Siegergeheuls aus deutschen Sendern, als der angebliche Mann der Vorsehung in Paris auftrumpfen konnte. Damals schrieb ein namhafter deutscher Professor, der ersichtlich nicht viel geschichtliche Erfahrung besaß, das Vorwort zu einem Buch über deutsche Literatur. Am Ende dieses Vorwortes teilte er mit, diese Zeilen seien geschrieben worden am Tage des Einmarsches deutscher Truppen in Paris. Der Stolz verflog sehr rasch. Auch hier, bei den Siegern eines geschichtlichen Augenblicks, lebte man im Anachronismus. Ich sehe uns Emigranten noch atemlos lauschend vor dem schweizerischen Rundfunkgerät im ehemaligen Gasthaus zu Zürichhorn draußen am See, am Ausgang der Stadt. Ein bequemes Arbeitslager für Immigranten, die nicht ganz gesund sind und sich tagsüber in Zürich aufhalten dürfen. Mussolini wurde gestürzt, verhaftet und auf den entlegenen Monte Cassino transportiert. Kein Jubel bei uns, sehr bedrücktes Nachdenken. Geht nun der Krieg bald zu Ende? Was dann und wohin? Wir alle hatten nur eine Vergangenheit, keine Gegenwart. Alle unsere Gespräche, wenn sie nicht klugschwätzerisch waren beim Anhören der Tagesnachrichten, galten einem damals. Besonnte Vergangenheit hat es der Autor Dr. Schleich einmal genannt. Bei meinen späteren Reisen in Israel bemerkte ich, dass auch dort die jüdischen Einwanderer mit einem damals zu leben hatten, mit europäischem damals nämlich. Der Spott der jüdischen Einwanderer aus dem Osten gegenüber den Jekkes, den Juden aus Mitteleuropa, der gleichzeitig Hochachtung war und Verachtung, liegt hier begründet. Menschen in einer neuen Heimat, die jedoch dieses Neue und Unerhörte immer noch zu messen suchen, an einem Besonnten damals, das ihnen nach dem Leben getrachtet hatte. Später wurde Mussolini durch einen Handstreich brauner militärischer Abenteurer befreit. Noch später schossen ihn, als er seinerseits auf der Flucht war, italienische Partisanen über den Haufen. Immer noch sehe ich das abscheuliche Zeitungsbild vor mir. Ein großer Platz zu Mailand. Aufgehäuft und bewusst der Verwesung und Verachtung ausgesetzt, ein Haufen Leichen. Oben liegt der tote Mussolini. Die plebejische Tradition hat sich gerecht an der elitären Tradition von Führer und Gefolgschaft. In Zürich war bereits im Jahre 1944, als sich der Ausgang des Zweiten Weltkriegs deutlich abzeichnete, von den in der Schweiz lebenden Immigranten deutscher Sprache ein Schutzverband freier deutscher Autoren gegründet worden. Zum Präsidenten wählte die Gründungsversammlung den in Locarno lebenden Schriftsteller Georg Kaiser. Kaiser nahm regen Anteil an der Vorbereitung einer ersten öffentlichen Veranstaltung des Schutzverbandes in Zürich. Unmittelbar vor Antritt einer Reise zur Vorstandssitzung des Verbandes in Zürich starb er plötzlich am 4. Juni 1945 in Ascona. Im September 1945 stellte sich der Verband mit einer öffentlichen literarischen Veranstaltung in der Zürcher Tonhalle vor. Mitglieder des Zürcher Schauspielhauses, unter ihnen Therese Giese und Käthe Gold, Ernst Ginsberg, Wolfgang Heinz und Wolfgang Langhoff, lasen literarische Texte deutscher Immigranten, die in der Schweiz im Exil gelebt hatten. Am Schluss sprach Karl Parüla das Gedicht »An die Nachgeborenen« von Bertolt Brecht. Vermutlich handelte es sich dabei um den ersten öffentlichen Vortrag dieses Textes. Die Veranstaltung war angekündigt unter dem Titel »Das Wort der Verfolgten«. Ich griff diesen Titel auf, als ich in der Zürcher Tonhalle die Veranstaltung mit einer kurzen Rede zu eröffnen hatte. Man hatte mich als Stellvertreter Georg Kaisers in den Vorstand des Verbandes freier deutscher Autoren gewählt. Zum ersten Mal durfte hier eine freie und demokratische Literatur deutscher Sprache in unserem Gastgeberland mit offizieller Genehmigung im unmittelbaren Sinne zu Wort kommen. Die Tage einer rassisch einwandfreien und führertreuen großdeutschen Literatur waren vorbei. Wir konnten es uns leisten, die Aufnahmegesuche leicht angebräunter deutscher Schriftsteller in der Schweiz in unseren Schriftstellerverband abzulehnen. Für einen Augenblick schienen sich die zuvor lediglich geduldeten Objekte der Tolerierung als die Sieger darzustellen. Nicht für lange Dauer. Ein Ausschnitt aus meiner Rede vom September 1945. Vom Schutzverband Deutscher Schriftsteller in der Schweiz möchte ich Ihnen sprechen. Er hat die Ehre, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Und da ist es nur billig, wenn ich vorab berichte, wie es um seine Neugründung und seine Ziele bestellt ist. Wir sprachen von einer Neugründung, nicht von einer neuen Gründung. Geistige Kontinuität ist damit angedeutet, die an frühere Vereinigungen deutscher Schriftsteller anknüpft und bewusst anknüpfen soll. Allerdings, es gibt keine arglose Reise zurück ins Reich der Vergangenheit. Jener Schutzverband deutscher Schriftsteller, der 1933 zusammenbrach, um der Reichsschrifttumskammer des Dr. Goebbels Platz zu machen, ist tot. Und er hat diesen Tod verdient. Der Weg dahin zurück ist ebenso unmöglich wie im Politischen jener zurück zur Republik von Weimar. Seitdem haben sich die freiheitlichen Schriftsteller, jene, die ins Exil gingen und jene, die in Deutschland blieben, die am Widerstand teilnahmen und in die Folterlager kamen, wie Ernst Wiechert, oder die schwiegen und für die Schublade schrieben, um nicht schuld daran zu sein, von den Walter von Molo und Wilhelm von Scholz, den Benn und Kolbenhayer getrennt, die Wort und Ehre der deutschen Literatur an die Mächtigen des Tages verrieten. Diese Spaltung ist nicht ungeschehen zu machen. Es ist jene zwischen dem Widerstand und dem Verrat, zwischen praktischer Bewährung und innerer Brüchigkeit. Und das heißt, ein Bund deutscher Schriftsteller kann und darf heute nur jene umfassen, deren Werk wahr geblieben ist, sich der Lüge versagte. Das Moralische versteht sich immer von selbst. Nie hatte dieser Satz Friedrich Theodor Fischers mehr Geltung als eben heute. Wir leben und sind nicht verstummt. Von den Plakatsäulen ruft es uns zu, dass da von Neuem ein Schutzverband deutscher Schriftsteller besteht, der sich zu Wort gemeldet hat, um dieses Wort, das Wort der Verfolgten, zu hüten. Was dieser Anblick uns bedeutet, zu wissen, mit unserem Schweigen habe es ein Ende, das mögen Sie erraten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ist es unsere schönste Pflicht, an diesem Wendepunkt unserer Geschichte zu danken. Jenen vereinigten Kräften zunächst, die den Angriff auf die Zivilisation und die Menschlichkeit siegreich zurückgeschlagen haben. Ihnen sodann, unseren schweizerischen Freunden, die nicht zögerten, die Verfolgten in ihr Schiff aufzunehmen, da sie keinen Unterschied sahen zwischen der Pflicht zur Humanität und der Pflicht zur geistigen Selbstbehauptung. Die Eröffnungsrede kam dann auf die Texte des Abends zu sprechen. Die Auswahl war schwierig gewesen. Wir wollten einiges von dem zu Wort kommen lassen, was in den Emigranten- und Internierungslagern in Not und Bedrängnis ausgedrückt worden war. Manches war natürlich nur gut gemeint. Allein es gab auch Arbeiten wirklicher Schriftsteller. Auch der Name eines jungen, noch ganz unbekannten Dichters wurde an jenem Abend bekannt. Er hieß Stefan Hermlin. Unserem Schutzverband hatte er seine Gedichte aus einem Arbeitslager im Tessin zugeschickt. Unter dem Titel von Balladen aus den großen Städten wurden sie noch 1945 im schweizerischen Manesse Verlag Zürich gedruckt. Am Ende des Abends sprach also Karl Parula eines der Weltgedichte dieses Jahrhunderts an die Nachgeborenen. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Es ist wahr. Ich verdiene noch meinen Unterhalt. Aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt. Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten. Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. In die Städte kam ich zu der Zeit der Unordnung, als da Hunger herrschte. Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs und ich empörte mich mit ihnen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten. Schlafen legte ich mich unter die Mörder, der Liebe pflegte ich achtlos und die Natur sah ich ohne Geduld. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. Die Sprache verriet mich dem Schlechter. Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden saßen ohne mich sicherer. Das hoffte ich. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Die Kräfte waren gering. Das Ziel lag in großer Ferne. Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Inzwischen füllen die Zustimmungsgedichte und auch die Gegengedichte zu jenem politischen Text von Brecht einen stattlichen Band. Eines jener späteren Gegengedichte, Weiterung, wurde von Hans Magnus Enzensberger geschrieben. Es knüpft in Form einer Replik an den Schluss der Nachgeborenen an. Brecht hatte sich voller Hoffnung an jene neuen Generationen gewandt, die auftauchen würden aus der Flut, in der die Generation von Brecht unterzugehen drohte. Enzensberger antwortet: Wer soll da noch auftauchen aus der Flut, wenn wir darin untergehen? Noch ein paar Fortschritte und wir werden weitersehen. Wer soll da unserer gedenken mit Nachsicht? Das wird sich finden, wenn es erst soweit ist. Und so fortan, bis auf Weiteres und ohne Weiteres, so weiter. Und so weiter nichts. Keine Nachgeborenen, keine Nachsicht, nichts weiter. Der Schluss meiner Eröffnungsrede im Herbst 1945 in der Zürcher Tonhalle war ein Bekenntnis zur dialektischen Zusammengehörigkeit der schweizerischen und der großen deutschen Literatur. Von der Unteilbarkeit der geistigen Welt war hier die Rede. Sie bestätigt sich besonders im Verhältnis der deutschen Schriftsteller zur Literatur der deutschen Schweiz. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, leben in einem doppelten geistigen Raum. Sie besitzen die Kostbarkeiten alemannischer Literatur mit all ihrem regionalen Reichtum von Johann Peter Hebel zu Rudolf von Tavel und gehören gleichzeitig fest einer literarischen Genealogie an, die uns und Ihnen gemeinsam ist. Hartmann von Aue und Albrecht von Haller, Keller und Meyer, Spitteler und Robert Walser, um nur diese zu nennen. Es ist gemeinsamer Besitz. Mögen Sie nun auch in den Werken deutscher Schriftsteller im schweizerischen Asyl Ihre eigene Sache erkennen. Hier ist auch Ihr Eigentum. Auch für Sie spricht das Wort der Verfolgten. Viele Jahre später wurde ich in Zürich noch einmal auf meine damalige Rede über das Wort der Verfolgten angesprochen. Ich hatte damals etwas formuliert, was bei vielen schweizerischen Zuhörern zu Kopfschütteln geführt hatte. Ich stellte nämlich den unbekannten Namen Robert Walser unmittelbar neben die vertrauten Dichternamen eines Gottfried Keller, Konrad Ferdinand Meyer und Karl Spittler. Damals lebte Robert Walser noch in einer Nervenheilanstalt. Es gab nur ganz wenige Freunde und Kenner, die meiner Meinung waren. Für mich hatte Robert Walser, seit ich ihn als junger Student las, von jeher dazugehört. Wenn es um den Gemeinschaftsgesang geht, in einer sogenannten vaterländischen Gemeinschaft, stellt sich stets ein Akzent der Bedrohlichkeit und Bedrohung ein. Jedes gesungene Bekenntnis zur Gemeinschaft singt insgeheim gegen ein Feindbild. Auch ein erotisches Zusammengehörigkeitsgefühl der Singenden ist mit im Spiel. Alle Erinnerungen an den März 1938, als der Redner die Heimkehr seiner Heimat ins Großdeutsche Reich dekretierte, muss sowohl erotisch wie nahezu süchtig machend gewirkt haben. Der österreichische Lyriker Ernst Jandl bedient sich bei seinem Gedicht Heldenplatz der Wendung »Es hirschelte«. Auch die nach wie vor rein und leuchtend gebliebenen Emanzipationsgesänge der Marseillaise und der Internationale haben den unvermeidbaren Bodensatz einer Gewaltbereitschaft. Vielleicht ist das Deutschlandlied Hoffmann von Fallerslebens nur daher weit weniger gewalttätig ausgefallen, weil es einmal die Nachdichtung eines großen Deutschlandgedichtes Walters von der Vogelweide war und weil es, geschrieben auf Helgoland und für das Jahr 1848, ein unverkennbares Moment der Utopie sichtbar zu machen versuchte. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Nichts von dieser Utopie ist jemals als deutsche Staatlichkeit umgesetzt worden. Die Erfahrungen dreier europäischer Kriege in den Jahren 1864, 1866 und 1870 erbrachten den Beweis für diese utopische Absurdität. Das Deutsche Kaiserreich als Demütigung der besiegten Franzosen deklariert am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal zu Versailles, bekam die Antwort der besiegten und nunmehrigen Sieger gleich nach seinem Verschwinden am 9. November 1918 zu spüren. Auf die Kaiserproklamation zu Versailles von 1871 antwortete der Versailler Vertrag von 1919. Von nun an konnte der Zweite Weltkrieg langsam vorbereitet werden. Es gab kein Deutschland mehr an der Maas und nur noch eine vom Deutschen Reich losgelöste preußische Provinz Ostpreußen an der Memel. Am Belt wehte der Danebrog. Grotesker noch, das Einzige, was jener Führer auf dem Wiener Heldenplatz von der Utopie Hoffmann von Fallerslebens hätte verwirklichen können, blieb ungenutzt. Südtirol blieb mitsamt der Etsch in der Hand der verachteten italienischen Katzelmacher. Schaut man mithin zurück auf die seit 1938 für die braune Propaganda unentbehrliche Formel »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«, so wird bestürzend sichtbar, dass hier ein dreifaches Bekenntnis zu einer dreifachen Unwirklichkeit von diesem vorerst ohne Krieg zusammen deklarierten Großdeutschen Reich beschworen wurde. Besiegelt schließlich durch Menschenopfer unerhört. Was heißt es überhaupt, die Floskel »ein Reich« zu benutzen? Der schlimmste Missbrauch, der mit diesem Begriff getrieben wurde, lag darin, dass man einen Begriff aus der Geschichte des Imperium Romanum, also aus Spätantike und frühem Mittelalter, auf die staatsrechtlichen Strukturen Europas nach 1789 anzuwenden suchte. Keiner dieser unter dem Protektorat deutscher geistlicher Fürsten in Rom gekrönten Kaiser eines römischen Reiches deutscher Nation hat jemals im Sinne eines modernen monarchischen Staatswesens regieren können. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bereits bezeichnete der nüchterne Staatstheoretiker Samuel von Pufendorf das Rechtsgebilde dieses Reiches als ein Monstrum sui generis. Nichts davon überdauerte seit dem Westfälischen Frieden von 1648 von diesem Reich. Das höchste Gericht zu Wetzlar an der Lahn, nahezu einziges Relikt einstiger Utopien, blieb eine Spottgeburt. Im Gedächtnis der Nachwelt blieb es am Schluss bloß noch durch den Aufenthalt des jungen Juristen Johann Wolfgang Goethe dort und durch seinen Roman Werthers Leiden. Um auf den nächsten Begriff zu kommen, was ist mit »ein Führer« gemeint? Hier ist der Widerspruch zwischen Doktrin und geschichtlicher Wirklichkeit vollends unentwirrbar geworden. Vieles spricht dafür, dass der Oberösterreicher aus Braunau am Inn eben dies niemals gewesen ist, nämlich ein Führer, der führt. Es ist fast unmöglich, in der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 bestimmte Entscheidungen als unmittelbare Decisionen Hitlers zu kennzeichnen. In dem Sinne nämlich, dass er aus eigenem Antrieb eine Anordnung tat, die ihm von keinem Militär und keinem Ministerium nahegelegt und zur Unterschrift vorgelegt worden wäre. Als Führer erwies sich Hitler nur dann, wenn es um seine persönlichen Antipathien oder Vorlieben ging. Alles war zum Rollenspiel geworden. Er spielte einen Führer. Der Hamburger Historiker Percy Ernst Schramm berichtet, wie es bei den Beratungen im engsten Kreise des Oberkommandos zuging. Hitler spielte den größten Feldherrn aller Zeiten, von Spöttern als Gröfatz abgekürzt. Die eigentlichen strategischen Maßnahmen waren für ihn sorgfältig vorbereitet worden. Er spielte Nachdenklichkeit, dann entschied er, was bereits entschieden war. Ist er jemals etwas anderes gewesen als ein permanenter Schauspieler seiner selbst in einer durch die jeweiligen Umstände festgelegten Rolle? Stalin dagegen kann man durchaus an seinen Taten und Entscheidungen erkennen, an seinen Verrätereien, seinem Hass gegen Trotzki, seiner unbändigen Bewunderung für Bucharin, an seinen späten Bemühungen in der Nachfolge Lenins als marxistischer Theoretiker anerkannt zu werden. Durch Arbeiten zur Sprachtheorie oder Wirtschaftstheorie, die als unwiderlegbar respektiert werden mussten. Ein großer Täter in jeglichem Verstande. Nichts dergleichen bei dem Manne, der auf seinen letzten Fotografien in der Reichskanzlei wie ein schlechter Schauspieler seiner selbst erscheint. Jetzt muss nur noch die letzte Rolle gespielt und durchgespielt werden. Auch hier darf bezweifelt werden, ob er selbst diese Inszenierung erdacht und vorbereitet hat. Die Handschrift des Dr. Goebbels scheint unverkennbar zu sein. Er hat auch diese Götterdämmerung inszeniert. Der Führer bekam nur die zweite Hauptrolle. Auch dann, wenn das Gerede vom Führer abgetan ist, bleibt noch ein unbegreiflicher Rest übrig. Fortleben wird Adolf Hitler in Verbindung mit der Shoah, also dem Holocaust, also dem Versuch, mitten in einer Neuzeit der Welt einen ganzen Menschenstamm einfach auszurotten. Sein Buch und alle seine Reden lassen hier keinen Zweifel zu. Dies hat er gewollt. Es ist kaum denkbar, dass irgendeiner der späteren Angeklagten des Nürnberger Prozesses ihm auch diese Rolle vorgeschlagen hätte. Hier ist er ein Anführer des Bösen gewesen. Allein wie hat er es werden können? Das ist nach wie vor rätselhaft. Der Hinweis auf die judenfeindlichen Überlieferungen seiner Heimat Österreich-Ungarn reicht nicht aus. Entrechtung der Juden, Austreibung aus den Grenzen des Kaiserreiches, das mochte in den Traktaten der Lanz von Liebenfels oder Lueger erörtert werden. Es gab jedoch keine geistige Tradition des Gedankens an den totalen Judenmord. Andererseits spricht nichts in der bekannt gewordenen Jugendgeschichte Hitlers für ein traumatisches Verhältnis zu einem Juden. Eine mörderische Vernichtungstheorie jedoch bedarf einer auslösenden Lebenssituation. Wo sollte die zu finden sein? Darauf blieben alle Biografen und Historiker die Antwort schuldig. Es gibt eine merkwürdige Fotografie aus dem Jahre 1902 in München. 5 Männerköpfe vereint zu einem Gruppenbild. Sie alle gehören zur deutschen Kultur- und Literaturgeschichte. Stefan George ist zu sehen mit 2 seiner Freunde und Verehrer, den Dichtern Albert Verweij und Karl Wolfskehl. Wolfskehl war Jude. George hat treu zu ihm gehalten. Nach dem Tod seines Meisters George im Jahre 1933, der die Einladung des Propagandaministers ignoriert hatte, aus der Schweiz nach Deutschland zurückzukehren, verließ Wolfskehl Deutschland und Europa. Er starb auf Neuseeland, jenseits des Äquators. Die anderen beiden trennten sich nach dem Jahre 1902 von George und den Seinen, Alfred Schuler und Ludwig Klages. Alfred Schuler, der sich ebenso als Magna Mater verstand wie als Bewunderer altrömischer Männlichkeit, schickte einen jungen Soldaten aus seiner Bekanntschaft mit einem Absagebrief an den Juden Wolfskehl. Ein alter Römer bedient sich nicht wie die Miserables der bürgerlichen Post. Er sendet Kuriere. Längst vergessene Albernheiten aus der Frühzeit des Jahrhunderts? Keineswegs. Im Jahre 1940, also auf dem Höhepunkt großdeutscher Siege, erschien in Leipzig ein Buch, Alfred Schuler, Fragmente und Vorträge aus dem Nachlass, mit einer Einführung von Ludwig Klages. Eine Fotografie des längst verstorbenen Alfred Schuler ist vorangestellt. Sie ähnelt immer noch gleichsam alterslos dem Aussehen Schulers auf jenem Gruppenfoto von 1902. Alfred Schuler hatte einen Absagebrief an Karl Wolfskehl übersandt. Stefan George hingegen brach die Beziehung zu Schuler ab. Er hielt seinen jüdischen Freunden und Schülern die Treue. Das Doppelspiel Schulers zwischen der Rolle der Magna Mater und der Bewunderung römischer Virilität muss dem Dichter Stefan George auf die Nerven gegangen sein. Ludwig Klages aus Hannover jedoch hielt Alfred Schuler die Treue. Merkwürdiger Fall. Es scheint unmöglich zu sein, wie bereits gesagt, beim späteren Führer ein Traumat. Mit einem Juden zu entdecken. Bei dem späteren Antisemiten Ludwig Klages muss es jedoch ein solches Jugendtrauma gegeben haben. Der Leser des Erinnerungsbuches Einmal und nicht wieder von Theodor Lessing erfährt von einer Jugendfreundschaft in Hannover zwischen Klages und seinem jüdischen Freund, dem späteren Philosophen und Zionisten Theodor Lessing. Lessing musste bei Anbruch des Dritten Reiches fliehen. Ein Kopfgeld war ausgesetzt worden. Es konnte ausgezahlt werden. Theodor Lessing wurde im August 1933 in seinem böhmischen Exil aus dem Hinterhalt erschossen. Die Mörder wurden bekannt. Zeitgleich mit diesem Mord lief in Nürnberg der rauschhafte Parteitag des Sieges ab. Der von Ludwig Klages herausgegebene Nachlass Alfred Schulers ist belanglos. Vom Herausgeber aufgeteilt in Fragmente und Reden oder Vorträge. Alfred Schuler war ein emsiger Redner und Lehrer der eigenen Lehren vor einem Kreis von Jüngern. Natürlich das alte Rom in einer mit mythischer Bedeutsamkeit aufgeladenen Darstellung des Weges zu Cäsar und zum späteren Cäsarismus. Dies alles wäre als pubertäre Privatmythologie belanglos. Mitten in solchen Texten findet sich jedoch plötzlich das Wort Swastika. Auch dies ist im aufklärungsfeindlichen Denken der Jahrhundertwende keine Überraschung. Das indogermanische Symbolzeichen des Sonnenrades war allgemein bekannt und vertraut. Es muss früh schon auf den jungen Alfred Schuler Anziehungskraft ausgeübt haben. Was gleichzeitig auch komisch anmutet, das Swastika-Denken kreist um eine indogermanische Gemeinschaft. Mit dem Römertum und der Latinität hat es nichts zu tun. Wichtig ist dann allerdings bloß, dass der damals noch elitäre Begriff der Swastika in unserem Jahrhundert ebenso vulgär wie plebejisch wie mörderisch werden sollte. Die Swastika war ein Hakenkreuz. Hat es einen Weg gegeben vom Hakenkreuzdenken Alfred Schulers in jener Münchner Zeit des frühen Jahrhunderts zuerst durch den Führer vollzogenen Synthese aus den konservativen Farben Schwarz-Weiß-Rot des besiegten Kaiserreiches und dem Hakenkreuz als einem Symbol einer neuen Erleuchtung? Nicht durch den Geist der Aufklärung, sondern durch mystischen Glauben. Auch diese Antithese findet sich früh schon bei Juden und bei Antisemiten. Buchtitel wie Der Geist als Widersacher der Seele, der Untergang der Seele am Geist sind dafür ein Beleg. Als Privatphilosophie findet man dies bei den Juden Walter Rathenau und Theodor Lessing, ebenso wie bei ihren Mördern. Die Einleitung des Herausgebers Ludwig Klages zu Schulers nachgelassenen Schriften aus dem Jahre 1940 ist ein ungeheuerliches Dokument. Der mörderische Text eines bedeutenden Mannes, dessen Leistungen vor allem im Bereich der Handschriftskunde unbestreitbar sind. Nichts von alledem kann und darf vergessen werden. Als ich Thomas Mann im Jahre 1954, ein Jahr vor seinem Tode, am Zürichsee besuchte, in der alten Landstraße zu Kilchberg, wies er vom Fenster seines Wohnzimmers aus in eine bestimmte Richtung. Mokantes Lächeln. Er sagte: Wir haben einen berühmten Nachbarn in unserer Straße, Herrn Ludwig Klages. Wer lange genug in diesem 20. Jahrhundert gelebt hat und noch zurückschauen kann auf die Anfänge, wird verblüfft sein über die manchmal fast sonderbare Diskrepanz zwischen der von ihm selbst noch erlebten und der mittlerweile amtlich festgelegten Geschichte. Gemeint sind nicht die Verzerrungen durch das, was man in den klassischen deutschen Zeiten als der Parteien Hass und Gunst zu nennen pflegt. Beides muss stets bei aller Geschichtsschreibung in Rechnung gestellt werden. Geschichte wird stets von den Siegern geschrieben. Das wusste bereits der römische Republikaner Marcus Porcius Cato. Er stellte nüchtern fest, die Götter hätten sich für die Sache der Sieger entschieden. Er selbst, Cato, halte es lieber mit den Besiegten. Auch sie hätten ihre Causa gehabt, allein sie wurden unterdrückt, wenn nicht gar abgeschafft. Eben diese Maxime einer allgemeinen Gesetzlichkeit bewährte und bestätigte sich in voller Treue nach dem Zusammenbruch eines Dritten Reiches im Frühjahr 1945. Der Ausdruck selbst, das Dritte Reich, hat eine sonderbare Abstammung. Um es unbeschönigt zu sagen, er ist nicht arischen Ursprungs. Heinrich Heine war es, der sie zuerst aussprach, die Formel von einem Dritten Reich. Sie sollte einen dritten Zustand einer Übergipfelung bestehender Kulturen voraussagen. Eine dritte menschliche Lebensform, worin alle Gegensätze zwischen dem asketischen Innenleben des Judentums und Christentums einerseits, der sinnlichen Diesseitigkeit der griechisch-römischen Antike andererseits aufgegangen seien in einer höheren Einheit, einer Synthese, einer Negation der Negationen. Heinrich Heines Satzprägung hatte im deutschen Denken nicht weitergewirkt. Das deutsche Kaiserreich vom 18. Januar 1871 mochte ihn nicht, den jüdischen Spötter und Französling. Wirksam wurde im 20. Jahrhundert dagegen der Titel eines Buches »Das Dritte Reich« von Arthur Möller van den Broek. Wer das Dritte Reich liest, wird feststellen, dass zwischen Möllers utopischen Staatsfuturismen und dem von Goebbels keine Beziehung hergestellt werden kann. Möller schreibt nach einem verlorenen Ersten Weltkrieg und nach dem Ende eines deutschen Reiches mit einem deutschen Kaiser, der gleichzeitig und vor allem ein König von Preußen zu sein hatte. Möller van den Broek hatte in seinem Buch eine Mischform aus bürgerlicher Demokratie und nationalem Staatsbewusstsein propagiert. Von irgendeinem Führerkult war bei ihm nichts zu finden. Was dann seit 1933 von Berlin aus angezettelt wurde, war nackter deutscher Imperialismus, verschärft durch das Rassengeschwätz von deutschen Menschen und nicht-deutschen Untermenschen. Der Jurist Karl Schmidt, ein Günstling des Reichsmarschalls Göring, kam sogar in der Braunen Partei nicht durch mit dem Vorschlag, man solle den Begriff Mensch aus deutschen Gesetzbüchern entfernen. Den Menschen gäbe es nicht. Es gäbe Volksgenossen, Reichsbürger, Ausländer, Juden und andere. Alles war virulent geblieben und nach wie vor da. Alles Gerede von einer Stunde Null der deutschen Geschichte hat nie einer wirklich geglaubt. Alle Realität sprach dagegen. Alles war nach wie vor da. Vieles davon ist da geblieben. Um die fast verzweifelten Ursprünge eines kommenden deutschen Weststaates zu verstehen, muss ins 19. Jahrhundert zurückgedacht werden. Ohnehin stammte das ideologische Inventar des Propagandaministers aus der Vergangenheit. Die Satzungen der schwarzen SS zum Beispiel finden sich wortgetreu bei den studentischen deutschen Geheimbündlern, die seit 1810 die Befreiung von der französischen Herrschaft vorzubereiten hatten. Verräter verfallen der Feme, ein Stabreim wie später bei Richard Wagner. Alles, was in den Zeiten der Revolution von 1848-49 als Streben nach deutscher Selbstbestimmung entworfen worden war, geriet seit 1933 in ein wirklichkeitsfremdes, von Grund auf menschenfeindliches Eroberungsgelüste. Die Anfänge des Liedes der Deutschen in der Fassung von Heinrich Hoffmann von Fallersleben können es bezeugen. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland, Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Der späteren Nationalhymne der Weimarer Republik lag ein berühmtes Gedicht Walters von der Vogelweide zugrunde. Freilich gibt es ihn noch nicht bei Walter, den Begriff Deutschland. Was von ihm über alle Maßen gepriesen wird, ist die deutsche Zucht, die gerade nicht Unterordnung bedeutet, sondern freien menschlichen Umgang miteinander. Der ging ihm über alles. Bei Hoffmann von Fallersleben gibt es bereits ein Großdeutschland. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Von der dänischen und französischen Grenze, von der Grenze nach Russland und Polen bis zur Grenze mit Italien durch den Flusslauf der Etsch. Es gehörte zur tiefen Lügenhaftigkeit der Nazi-Propaganda, dass sie sich in Kiew wie in Krakau niederzulassen gedachte, von Bozen aber nichts wissen wollte. Übrig geblieben als das Erbe zweier fürchterlicher Niederlagen war die Formel Einigkeit und Recht und Freiheit. Ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Als ich im Oktober 1945 von den Amerikanern als Emigrant aus der Schweiz geholt wurde, um in der amerikanischen Besatzungszone eine Funktion zu übernehmen, wurde bei allen Gründungen demokratischer deutscher Institutionen, Presse und Rundfunk vor allem, von der amerikanischen Militärregierung streng darauf geachtet, dass die zu nominierenden neuen Politiker und Journalisten jeweils den vier anerkannten politischen Gruppierungen entsprachen. Christdemokrat, Liberaldemokrat, Sozialdemokrat, Kommunist. In den ursprünglichen Redaktionen, etwa der Frankfurter Rundschau oder der Stuttgarter Zeitung, saßen Kommunisten. Der Kommunist Max Burkhardt war Intendant des Westdeutschen Rundfunks in Köln, der damals noch im Rahmen eines Nordwestdeutschen Rundfunks mit Hamburg vereinigt war. Dies alles mutet von heute her gesehen höchst sonderbar, fast unwahrscheinlich an. Als politischer Chefredakteur unter Max Burkhardt amtierte ein ehemaliger deutscher Kriegsgefangener, den man in England umerzogen hatte, Karl Eduard von Schnitzler. Adenauer war Jahrgang 1876. Zur Begründung einer neuen christlichen Zentrumspartei war das nicht gerade eine erste Wahl. Es kam hinzu, dass sich vor allem in der britischen Besatzungszone im Rheinland zwei christliche Parteien gegründet hatten. Die größere Anziehungskraft besaß natürlich eine wiedererstandene Zentrumspartei. Mit dem bedeutenden Politiker Karl Arnold stellte sie den ersten Ministerpräsidenten des neu gegründeten Landes Nordrhein-Westfalen. Konrad Adenauers Gegengründung misstraute, nicht zu Unrecht, dem Ausdruck Partei. Man entschied sich für eine Union. Die 50er Jahre begannen mit Verspätung. Vermutlich werden künftige Historiker der Meinung sein, die eigentliche Struktur dieses Jahrzehnts habe sich erst im Jahre 1953 zur Kenntlichkeit ausgebildet, in beiden Staatsgebilden auf deutschem Boden. Der 17. Juni dieses Jahres 1953 gehört natürlich dazu. Doch sollte man bei der Beurteilung alle konvergierenden Momente im Bereich der jungen Bundesrepublik Deutschland einbeziehen. Das Scheitern der Revolte vom 17. Juni bedeutete für das Gesamtkonzept einer westlichen Politik, dass alle Hoffnungen oder auch Illusionen auf eine strategische Systemveränderung der europäischen Nachkriegslage abgetan werden mussten. In Ost-Berlin arbeitete man mit der Formel Gesamtdeutsch. In der Bundeshauptstadt Bonn wollte man von solcher Terminologie nichts wissen. Da sich die Bundesrepublik als Nachfolgerin des Deutschen Reiches empfand, wollte sie im Jahre 1952 auch eine Nationalhymne haben. Die Einladung des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss an den Bremer Lyriker Rudolf Alexander Schröder ergab nichts, was brauchbar gewesen wäre. So griff man auf die dritte Strophe des Hoffmann von Fallersleben zurück. Einigkeit und Recht und Freiheit. Allen war in jenen Jahren noch bewusst, dass es eine grausame Selbstverspottung der Deutschen gewesen wäre, ein Deutschland von der Maas bis an die Memel zu besingen. Nicht minder widerspruchsvoll, gleichfalls tragikomisch, ging es zu bei der Entstehung und Nutzung der vom Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei, SED, bestellten Nationalhymne für die DDR. Johannes R. Becher war damals noch nicht Minister für Kultur. Das Ministerium entstand erst ein Jahr später, als Folge der Ereignisse vom 17. Juni 1953. Becher war Präsident des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Und sein Freund und Protektor Walter Ulbricht hielt ihn, wie er das später auch nach Bechers Tode gleichsam amtlich dekretieren ließ, für den größten Dichter der Epoche. So bekam Becher den Auftrag, gleichsam einen Gegenentwurf zu Rudolf Alexander Schröder zu liefern. Dass Becher die Musik des Deutschlandliedes im Ohr gehabt haben muss, als er seine Hymne schrieb, Auferstanden aus Ruinen, ist evident. Man kann Bechers Hymne gut singen, nur gegen Schluss verhäkelt sich der Rhythmus. Der Musiker Hans Eisler muss sofort gespürt haben, dass er dem Viervierteltakt erliegen werde, weshalb er sich als Schüler Arnold Schönbergs im Mittelpunkt der Hymne eine plötzliche Änderung des Rhythmus befahl. So hörte sich dann als Text und Musik Becher plus Eisler vom Politbüro akzeptiert worden waren, die Staatshymne der DDR in ihrem musikalischen Verlauf wie ein Choral an, der ziemlich unvermittelt in einen Marsch übergeht, um ebenso unvermittelt als Choral auszuklingen. Bechers Text ist von heute aus gesehen merkwürdig ausgefallen. Die idealistische Komponente der Hymne für ein Gesellschaftswesen, das sich zum dialektischen Materialismus bekennt, lässt sich nicht verkennen. Man will ein Staatswesen schaffen, worin die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Ein Staatswesen von solcher Struktur zudem, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Zwar wurde Becher nach dem 17. Juni zum Minister für Kultur ernannt, dann jedoch schlug die Balance zwischen den beiden Staaten immer deutlicher um. Eine selbstbewusste DDR konnte nach Errichtung der Mauer den Ausdruck Gesamtdeutsch nicht mehr gebrauchen. Die Deutsche Akademie der Künste in Ost-Berlin hieß von nun an Akademie der Künste der DDR. Auch die Becher-Hymne war von nun an politisch unbrauchbar geworden. Sie hatte noch von einem einigen deutschen Vaterland geträumt. Seitdem gibt es nur noch die Musik ohne Text beim feierlichen Ritual. Hans Eisler ohne Johannes R. Becher. Auch die Politik Konrad Adenauers war am Ende auf solchen Zustand hin ausgerichtet. Konrad Adenauer war, als Deutschland erwachte, nach dem 30. Januar 1933 schimpflich davongejagt worden. Eine Weile schien selbst sein Leben und seine Freiheit bedroht zu sein. Auch dies hat er niemals vergessen. Daraus ergab sich sein entschiedener Widerwille gegen alle Erneuerung eines Diktaturparagraphen. Auch die Erfahrung mit den von Dr. Goebbels anbefohlenen Volksentscheiden hatte Adenauer ebenso wie die anderen Väter des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland dazu geführt, auf direkte Wahlen einzelner Personen durch das Volk zu verzichten. Das politische Grundkonzept Konrad Adenauers für die künftige westdeutsche Innen- und Gesellschaftspolitik war durch solche Erfahrungen genau umschrieben. Es lief auf eine kritische Restauration seiner Erfahrungen mit der Weimarer Republik hinaus. Ein Staat im Sinne der Weimarer Verfassung von 1919, doch ohne deren Fehlerquellen und Entartungen. Den Rest bestimmte der katholische Hintergrund des ersten Bundeskanzlers. Sein Katholizismus war unbeirrt. Für die Finanzen hatte er seine Bankiers, für die Gesetzgebung seine Juristen. Durch den Bundeskanzler Adenauer ist die Bundesrepublik Deutschland nicht bloß zu einem Rechtsstaat, sondern auch zu einem Juristenstaat gemacht worden. Auch wie die Kulturpolitik auszusehen hatte, wusste Adenauer sehr genau. Die restaurativen Tendenzen, die er bevorzugte, setzten sich in der Bundesrepublik der 70er Jahre überall durch. Im Grunde war es ein tragikomisches Schauspiel, mit ansehen zu müssen, wie die Generation der neuen Bundesbürger, die in ihrer Mehrheit so schreckliche Erfahrungen mit dem Grauen von Krieg, Diktatur, Niederlage und Hunger zu bewältigen hatte, nun bevormundet werden sollte nach gut christlicher Hausvaterart, in ihrem Fühlen wie ihrem Denken. In seinen Tagebüchern vom Anfang des Dritten Reiches im Jahre 1933 beurteilte Thomas Mann den Eifer und Übereifer der neuen Herren mit den schönen Worten: Man versagt sich nichts, man gönnt sich alles. Die kulturellen Saubermänner und Sauberfrauen hatten um die Mitte der 50er Jahre ihre große Zeit. Der Spiegel hat später mit Recht daran erinnert, dass damals die biedere Hausfrauenzeitschrift Heim und Welt verboten wurde, der folgenden Anzeige im Inseratenteil wegen: Suche für Freizeitgestaltung einsames, warmherziges Frauchen, der ich zärtliche Freundschaft schenken will. Tragikomischer als das Verbot war die verklemmte Formel von der zärtlichen Freundschaft. Ein Mandatsträger der Christdemokraten kämpfte bald darauf, vergeblich, für eine saubere Leinwand. Eine kurze Nacktszene mit Hildegard Knef wurde zum Skandal. Die Münchner Staatsanwaltschaft hantierte eine Zeit lang ebenso erfolgreich wie bedrohlich mit dem Kuppeleiparagraphen des alten kaiserlichen Strafgesetzbuches. Restauration dies alles, doch eine gewollte, auch eine unernste, was Selbstmord und Existenzverlust im einzelnen Falle nicht ausschloss. Heute, im Rückblick, erweist sich der Mitkölner Heinrich Böll als erfolgreicher Gegenspieler Konrad Adenauers und seiner schließlich doch erfolglosen Restauration. Heinrich Böll gehörte zum Jahrgang 1917. Er hätte ein Enkel des ersten Bundeskanzlers sein können. Vielleicht auch darin, dass er die gleichsam idealtypische Gegenposition in seinem Leben und Wirken eingenommen hat. Konrad Adenauer war alle unmittelbare Lebenspraxis des Krieges und der Gewalt erspart geblieben. Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland blieb ebenso von Grund auf Zivilist wie der erste Bundespräsident Theodor Heuss. Der Kölner Politiker und spätere deutsche Staatsmann hat vielleicht niemals sein katholisches Christentum in Todesnot und mit der Hiobsgebärde eines Haderns mit Gott erproben müssen. Für Heinrich Böll hingegen war eine solche Erprobung und Selbstprüfung der geheime Ausgangspunkt all seines Schreibens und Verhaltens. Zunächst die Erfahrung bitterer Armut am Ausgang der Kindheit. In einem Fernsehgespräch über den 30. Januar 1933, worin deutsche Schriftsteller, darunter Wolfgang Köppen, Hans-Werner Richter und Hermann Kesten, mitzuteilen hatten, wie sie jenen Tag der großen Zäsur erlebt hatten, berichtete Heinrich Böll über seine Erfahrung mit diesem Tag, der alles in der Welt verändern sollte. Es ist ein kalter Januartag. Der 15-Jährige muss im Bett liegen mit einer starken Erkältung. Der Rundfunk in der Wohnung war abgeschaltet, man konnte die Gebühren nicht bezahlen. So kommt die Mutter nach Hause und hat es von der Nachbarin gehört, das mit dem neuen Reichskanzler, dem Hakenkreuzler. Sie habe damals gesagt, berichtete Böll in dieser Fernsehrunde, das bedeutet den Krieg. Man möge hierin nicht eine später nachgelieferte Prophezeiung erblicken. Alle Gegner der Präsidialdiktatur des uralten Feldmarschalls kannten die Losung: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Wer Hitler wählt, der wählt den Krieg. Genauso ist es gekommen. Erlebnis der Armut, dann des Krieges und eines sinnlosen Sterbens. Mit Recht ist Heinrich Bölls frühe Erzählung »Wanderer, kommst du nach Spa« als Ausdruck einer verzweifelten Gefühlsrevolte gegen sinnlose Schlachterei verstanden worden. Immer wieder muss der junge Soldat Heinrich Böll, als guter Katholik, der er bis zum Lebensende geblieben ist, bei all seinen Konflikten mit der kirchlichen Hierarchie sich in der Rolle des hadernden Hiob gesehen haben. Sie führte ihn niemals, soweit man sieht, zum radikalen Unglauben, wohl aber, je länger, umso stärker, zur sorgfältigen Trennung zwischen religiöser und kirchlicher Sphäre. Dadurch war ein doppelter Antagonismus zwischen Böll und Adenauer fixiert. Böll hatte seine Erfahrung mit Lebensangst und Todesangst im Krieg gemacht. Die Kirche mitsamt all ihren Repräsentanten konnte ihm dabei offensichtlich nicht helfen. Das Erlebnis der Armut im Vorkrieg wie im Nachkrieg verschärfte die Spannung. Böll hat berichtet, wie bitter notwendig es für ihn gewesen war, nach Entgegennahme des Preises der Gruppe 47 im Jahre 1951 so schnell wie möglich wieder nach Köln zurückzukehren, um Schulden zu bezahlen und Essen einzukaufen. Zu den unvergessbaren Episoden des Romans und sagte kein einziges Wort, gehört der Bericht des erzählenden Ehemanns über seine vergeblichen und schmachvollen Versuche, in Telefongesprächen mit längst aufgegebenen Freunden ein Darlehen von 50 Mark zu erbitten. Mit alledem wird Böll allenthalben zum Gegenspieler Konrad Adenauers. Der Bundeskanzler erstrebt eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Restauration von oben. Die Kraft der Schwachen, von welcher Anna Segers immer wieder sprach, war für ihn bedeutungslos und eher bedenklich. Es ist wohl eine höchst persönliche Entscheidung Adenauers gewesen, sehr bald nach der Schonfrist für die Kommunisten der ersten Nachkriegszeit das Verbot der Partei durchzusetzen. Heinrich Böll erlebt alles von unten. Als einer aus der Schar der ganz armen Leute, der Gescheiterten, der Kriegsopfer in jeglichem Verstande. Ein berühmt gewordener Text Bölls vom Jahre 1952, ein Bekenntnis zur Trümmerliteratur, macht deutlich, dass er alles sehr bewusst erlebt und formuliert hat. Die Schlusssätze dieses Textes verbinden die Erfahrung einer unbehüteten Jugend mit allen Erfahrungen armer und gescheiterter Menschen. Es ist unsere Aufgabe, daran zu erinnern, dass der Mensch nicht nur existiert, um verwaltet zu werden. Und dass die Zerstörungen in unserer Welt nicht nur äußerer Art sind und nicht so geringfügiger Natur, dass man sich anmaßen kann, sie in wenigen Jahren zu heilen. Es war ein Familienkonflikt, was sich zwischen Adenauer und Böll abgespielt hat. Vermutlich ignoriert vom alten Bundeskanzler, dem alle Literatur, soweit sie nicht erbaulich genannt werden konnte, vom Ruch der Häresie umgeben schien. Auch eine geheime Symbiose, die Heinrich Böll wohl erst später bewusst wurde. Er hatte sich früh schon als Antithese empfunden zu Konrad Adenauer und zu dessen Staatsgesinnung. Wenn Bölls Bekenntnis zur Trümmerliteratur am Anfang seines Weges in die Weltliteratur gestanden hatte, so wurde die ambivalente Gemeinschaft zwischen ihnen beiden, Adenauer und Böll, endgültig formuliert durch den Literaten Böll im Jahre 1969. Auf Einladung des Spiegel entstand der Text über Konrad Adenauer. Als Rezension von Adenauers Erinnerung 1945 bis 1953. Hier spricht der Plebejer in Form einer Absage an Adenauers Staatsgesinnung und politische Moral. Es ist viel von Adenauers Menschenverachtung gesprochen und von gar manchem ist sie als Kompositum seiner Größe angesehen worden. Aber große Menschen haben immer nur die verachtet, die über, niemals die, die unter ihnen standen. Wer es wie Adenauer zu machen versucht, trägt zur Nihilisierung der Demokratie bei. Man sehe sich nur an, wie die Menschenverachtung bei denen aussieht, die ganz auf Adenauer synchronisiert sind, bei unseren vier Grinsern, Barzel, Strauß, Dufus und Jäger. Es ist das Grinsen derer, denen die Leiche Macht, die Adenauer hinterließ, zu schmecken beginnt. Dieses neue Deutschland, das zu einem guten Teil aus Neudeutschland besteht, hat Appetit auf mehr. Hier wird die Antithese verkündet zwischen Adenauers Staatsgesinnung von oben und Bölls Solidarität mit den Objekten, den leidenden und gedrückten Gestalten, mit Georg Büchner zu sprechen. Diese Gegenposition musste ausgedehnt werden auf den gesellschaftspolitischen Bereich. Hinzu kam auch hier für Heinrich Böll der Antagonismus zwischen Glaube und Kirche. Ihn hat Böll am Schluss seiner Rezension über Konrad Adenauers Memoiren formuliert. Was ich am allerwenigsten begreife, dass je irgendeiner irgendetwas an Adenauers Gedanken christlich finden und als solches empfehlen konnte. Ich begreife es nicht, und das mag an mir liegen. Mag sein, das Christentum hat eine bürgerliche Variante, die ich nie begriffen habe, obwohl ich ringsum keine andere als diese Variante erblicke. Es mag sogar sein, dass wir uns noch nach Adenauer sehnen werden. Er ist ein Autokrat. Er konnte es sich leisten, manchmal gnädig zu sein. Die Nachdrängenden würden nicht nur ungnädig, sie würden gnadenlos sein. NDR Radio 3, Kulturforum. Sie hörten eine Sendung von Hans Mayer. Nach zwei deutschen Staaten. Rückblick auf das 20. Jahrhundert. In einer Koproduktion mit dem Südwestrundfunk Baden-Baden sprachen Christian Berkel, Bernd Hahn und Christian Brückner. Regie Klaus Willinger. Redaktion Hanjo Kesting.